Famino! Willst du mich denn gänzlich verlassen? Zurück! Barmherzige Götter! Wo wende ich mich hin? Wenn ich nur wüsste, wo ich hereinkam. Zurück! Und nun kann ich weder vorwärts noch zurück. Muss vielleicht am Ende gar verhungern. Schon recht. Warum bin ich auch mitgereist? Mensch, du hättest verdient, auf immer in finsteren Klüften der Erde zu wandern. Die gütigen Götter aber entlassen der Strafe dich. Dafür aber wirst du das himmlische Vergnügen der Eingeweihten nie fühlen. Je nun, es gibt ja noch mehr Leute meinesgleichen. Mir wäre jetzt ein gut Glas Wein das größte Vergnügen. Sonst hast du keinen Wunsch in dieser Welt? Bis jetzt nicht. Man wird dich damit bedienen. Juchhe, da ist er ja schon! Herrlich, himmlisch, göttlich! Ich bin jetzt so vergnügt, dass ich bis zur Sonne fliegen wollte, wenn ich Flügel hätte. Ah, mir wird ganz wunderlich ums Herz. Ich wünschte... Ja, was denn?